Suratul Balad, die Ortschaft. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. La uqsimu bihadal balad, wa anta hillum bihadal balad, wa walidin wa ma walad. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft, das ist die Ortschaft, das Gebiet von Mekka, das seit der Erschaffung der Himmel und der Erde von Allah als Haram geheiligt erklärt wurde. Dort sind bestimmte Handlungen nicht erlaubt, wie Kampfhandlungen, Tötungen etc. Wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast, du, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ist angesprochen, und diese deinen Aufenthalt hast, das wird verschieden ausgelegt. Das Wort nämlich Hillum, wa anta Hillum bihadal balad, das lässt verschiedene Deutungen zu. Es heißt, wie hier in der Übersetzung, hier hast du deinen Aufenthalt, du wohnst hier. Dann wird es auch ausgelegt als, dass du bist vogelfrei hier, du bist ohne Rechtsschutz hier. Also die Stadt ist haram, bestimmte Dinge sind hier nicht erlaubt, aber über dich lacht man, dir will man sogar das Leben nehmen, in dem Sinne ist das gemeint. Oder auch, dass du hast bestimmte Freiheiten hier, nämlich, und das sollte ja dann später passieren bei der Eroberung von Mekka, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Heiligkeit, das Heiligsein von diesem Gebiet Mekka für eine kurze Zeit des Tages bei dem Vorgang des Eroberns dieser Stadt nämlich aufhob. Und das war ein Erlass für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam allein. Und direkt danach ist aber die Heiligkeit von Mekka, das Heiligsein, die Unantastbarkeit dieses Gebietes mit all den Verboten, die damit verbunden sind, wieder eingetreten. So heißt es zum Beispiel bei Bukhari und Muslim, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich diese Ortschaft, Allah hat sie heilig erklärt, an dem Tag, an dem er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Und dann heißt es weiter im Hadith, und sie, also diese Ortschaft, wurde mir nur für einen Teil des Tages, für eine Stunde am Tag halal erklärt, und ihre Hurma, ihr Heiligsein ist danach sofort wieder eingekehrt. Ja, so wird es also überliefert. Wie gesagt, es gibt verschiedene Überlieferungen oder verschiedene Auslegungen, was diesen Vers angeht. Und bei einem jeden Erzeuger und dem, was er zeugt, also auch bei einem Vater und dem, was er gezeugt hat, womit zum Beispiel auch Adam oder Ibrahim a.s. Gemeint sein können, denn von ihnen sind dann viele Propheten oder sogar von alle Menschen von Adam a.s. Kommen von ihm. Wir haben den Menschen ja, weil jetzt geht es nämlich um den Menschen, wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Das Leben des Diesseits, das menschliche Leben, der Mensch wurde ja für, nämlich was? Einem Leben in Mühsal erschaffen. Das ist wirklich eine große, große Wahrheit, die Allah uns hier mitteilt. Das Diesseits ist für Mühsal da, eben nicht zum Ausruhen. Weil wir aber in unserer Wahrnehmung das Diesseits ganz anders sehen wollen und auch wahrnehmen, nämlich zum Ausruhen, Freizeit, Annehmlichkeiten etc. Und wenn wir diese alle nicht haben, da sind wir unglaublich enttäuscht. Deswegen sind wir dann auch immer so motivationslos und traurig und kommen uns so schlecht behandelt von allem und jedem vor, weil wir ja eigentlich ganze Zeit diese Ruhe, diese Annehmlichkeiten gesucht haben, weil wir erwartet haben, dass das eigentlich so sein muss, dass wir nie was aushalten müssen. Nein, Allah berichtet uns hier, dass das Leben des Diesseits ist für Mühe, zum Arbeiten, ständige Änderungen. All das sind Teil des menschlichen, natürlichen, diesseitigen Lebens. Seid bereit dafür. Nur der überlebt, der sich daran, an dieses Grundgesetz quasi, anpassen kann, der damit leben kann. Und das ist etwas, was wir jeden Tag in unserem Leben beobachten können. Alles, was in Extremen gemacht wird, führt zum eigenen Unheil. Extrem viel Lachen, immer im Gelächter sein, extrem viel Essen. Schaut euch die Länder an, wo diese Kultur herrscht, wo Menschen essen wegen dem Genuss und immer weiter essen und nicht auf Nahrhaftigkeit oder auf Gesundheit achten, sondern immer weiter sich etwas zuführen, weil es halt eben da ist, weil man ja dafür lebt. Oder auch immer schlafen. Ist das gut für den Menschen? Nein, sondern der Genuss, welcher nach dem Hunger in der Speise gefunden wird, der ist ein ganz besonderer Genuss. Oder auch genau der Genuss, der im Ausruhen besteht, der nach harter Arbeit einem gegönnt wird, das ist auch ein ganz besonderer Genuss. Ja, stellt euch vor, den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen und dann abends nochmal hinlegen. Ja, ist das schön? Tut das dem Menschen gut? Ist das ausgeglichen und ist das gesund? Wenn jetzt diese Bemühungen, die ja sowieso Teil des Lebens sind, Änderungen, Bemühungen, aushalten, weiterkommen, sich anstrengen, das ist alles Teil des menschlichen Lebens, wenn diese Bemühungen und Anstrengungen im Namen der Religion sind oder um der Religion willen, dann ist genau dies, was wir Dschihad nennen. Sich aufs Äußerste bemühen, um Allahs Willen, nicht um eigene Interessen zu erfüllen. Wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Wörtlich heißt das vernichtet, also so viel verbraucht, dass es weg ist. Ich habe ja so viel schon eingekauft. Dann redet der Mensch ja auch so über Kleinigkeiten. Ich habe das und das gekauft und ich habe wieder das und das gefunden. Ich habe dem und dem so viel Trinkgeld gegeben. Dann sind auch die Gespräche derlei über Kleinigkeiten, die ihn selber darstellen sollen. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht? Also derjenige, der ihm zwei Augen gemacht hat, soll er ihn nicht sehen bei dem, was er so gemacht hat? Meint er, er kann einfach so leben, um sich selber Genuss zuzuführen, Genuss über Genuss, um Dinge zu verbrauchen und nichts vorauszuschicken? Haben wir ihm nicht zwei Augen gemacht, eine Zunge und zwei Lippen? Und in beide Hochebenen geleitet. Den Hochebenen wird gesagt, dass damit die Wege des Guten und des Bösen gemeint sind. Also beides ist da für den Menschen. Er kann den Weg des Guten, er kann den Weg des Bösen wählen. Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Also würde er doch den steilen Passweg hinaufstürmen, mit anderen Worten oder einer anderen Lesart. Aber der Mensch will ja nichts Schweres tun. Er ist ein Faulpelz. Und umso fauler ist er, wenn es um die Religion geht. Für alles andere strengt man sich dann doch schon irgendwie an, weil man unmittelbaren Nutzen vielleicht davon sieht. Man sieht direkt Geld in der Hand oder Essen auf den Tisch. Aber für das Gebet, das fällt einem schwer. Sich zu waschen vor dem Gebet, das fällt einem noch schwerer. Vom Besitz abzugeben, jemanden, der dir vielleicht nicht zurückgeben kann, von dem du keine Gefallen als Antwort zurückerwartest, das fällt einem schwer. Würde der Mensch diese schweren Dinge doch aushalten und sie trotzdem versuchen, das würde doch zu seinem eigenen Heil führen. Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven. Oder zu speisen am Tag der Hungersnot, also wenn man selber Not leidet, einem anderen abzugeben. Das ist wirklich schwer. Das sind schwere Sachen. Das schafft man nur, wenn man bereit ist, sich ein wenig anzustrengen, sich zu bemühen, mal was auszuhalten. Also, oder zu speisen am Tag der Hungersnot, eine Weise, die einem nahe ist, oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Also der ist so arm und so bedürftig, dass er sich schon im Staub quasi wälzt. Oder dass man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Also einerseits Standhaftigkeit, Geduld und andererseits Barmherzigkeit, das sind die Gefährten der rechten Seite. Und das ist wirklich wahr, es gibt ja eigentlich nur zwei Arten von Menschen, die einen, die Unrecht tun und die anderen, die Unrecht leiden. Diese zwei Arten gibt es. Oft vermischen sich diese zwei Arten noch, dass man dem einen Unrecht tut und von der anderen Seite selber Unrecht erleidet. Und was ist mit demjenigen, der dieses sieht also? Er sieht jemanden Unrecht tun, den soll er zu Barmherzigkeit ermahnen, dass er Barmherzigkeit haben soll. Und derjenige, der Unrecht erleidet, den muss man zu Geduld ermuntern. Und beide Seiten sind wirklich wichtig zu ermahnen. Manche Sachen kann man ja nicht sofort ändern. Geduld ist nötig. Wie oft passiert es denn schon im Leben, dass man jemanden sagt, oh, du tust Unrecht, und er sagt sofort, okay, ich höre auf. Nein, diejenigen, die Unrecht leiden, müssen sich helfen, so gut es geht. Aber letztendlich muss man auch viel, viel Geduld haben. Und wie gesagt, der eine, der Unrecht tut, den muss man dazu ermahnen, dass Allah ihn sieht, hab Barmherzigkeit, sei barmherzig und es wird dir auch Barmherzigkeit gegeben werden. Beide Seiten sind also wichtig, nochmal, beide Seiten. Man muss sich selber auch immer wieder zu beidem ermahnen, denn Menschen sind auch für sich selber meistens sehr sensibel. Nichts darf gegen ihre Meinung gehen, nichts darf gegen ihre Person gehen. Mir wurde das gesagt, mein Essen wurde nicht mir zur richtigen Zeit serviert. Warum hat derjenige das und das vergessen? Wie kann das überhaupt sein, dass jemand den Termin mit mir vergessen hat? Ja, also ich meine mir, das hört gar nicht mehr auf. Nein, man muss auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Menschen haben Fehler. Viele Sachen passieren auch nicht unbedingt extra. Wer mit Menschen zu tun haben will, muss auch ihre Fehler mehr oder weniger aushalten. Dieses Maß an Perfektion kann man ruhig von sich selber verlangen, aber das ständig von anderen zu verlangen, das ist sehr unrealistisch, das wird in dieser Welt niemals erfüllt werden. Wenn man bestimmte Fehler selber nicht tut, dann heißt das nicht, dass man andere viele Fehler aber trotzdem tut. Und das ist eigentlich unfair, dass man immer auf die Fehler achtet bei anderen, die man selber halt zufällig gut in den Griff bekommt. Geduld haben, aushalten, standhaft bleiben. Standhaft auf was? Standhaft weiterhin darauf, dass man selber Prinzipien hat, dass man selber Hochherzigkeit, dass man selber guten Charakter beweisen will und sich nicht immer an den Provokationen oder Nachlässigkeiten anderer sofort anpasst, nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Nein, man will selber Belohnung von Allah, man will die Barmherzigkeit von Allah. Allah beschreibt hier nicht einfach so bestimmte Menschen als, das sind die Gefährten der rechten Seite. Glauben, einander Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander Barmherzigkeit eindringlich empfehlen, das sind die Gefährten der rechten Seite. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Über ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer. Allah möge uns davor bewahren. Suratul Shams, die Sonne, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle und dem Mond, wenn er ihr folgt, und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt, und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat, und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Was wird also geschworen? Wohlergehen wird es ja jemanden, der sie läutert. Wer ist sie? Die Seele. Über die hat Allah ja davor gesprochen und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat. Und was hat er dann in die Seele eingegeben? Sittenlosigkeit und auch Gottesfurcht. Also die Menschen oder die menschliche Seele, ihr wurde das Wissen über beide Dinge eingegeben. Der Mensch weiß von Instinkt her, von seiner Fitra her, dass das ist nicht in Ordnung und das ist gut und richtig. Ja, der Mensch weiß vieles schon, ihm wurde das Wissen über viele Dinge schon naturgemäß in seine Seele eingegeben. Erfolgreich wird also derjenige sein, und Allah sagt das hier nachdrücklich und sagt das hier eindeutig, das Wohlergehen, Erfolg, Wohlergehen, das gute Ende wird für wen sein? Der sie läutert, der sie die Seele reinigt. Und oft ist es ja so, dass wir sehr fromm sind und sehr anständig und wir lächeln und haben die Ruhe und sind die Ruhe selbst und alles in Ordnung. Das meistens in guten Zeiten. Und wenn dann aber mal was passiert, was irgendwie uns gegen den Strich geht oder wir nicht in Ordnung finden, dann kommt das Innere raus. Das Innere an Verunreinigungen in der Seele, an kleineren Knoten, die wir in der Seele noch rumtragen. Und die ganze Nettigkeit und Frömmigkeit, das würdevolle Benehmen ist dann erstmal weg. Und raus kommt dann der Zorn und die Enttäuschung und die gerunzelte Stirn und manchmal sogar das Brüllen und Allah weiß, was dann alles rauskommt. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn es dann erstmal rauskommt, diese inneren Verunreinigungen der Seele, dann können wir diese auch bereinigen. Und das ist gut und wichtig, dass wir diese bereinigen. Denn wenn wir selber das nicht sauber machen, dann wird das auch sonst keiner für uns übernehmen. Wir müssen unsere Seelen, unsere Herzen reinigen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, bei Qurtubi wird das überliefert und das Dua selber wird bei Sunan An-Nisa'i auch aufgeführt. Er las diese Aya, welche nämlich? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, und er gab ihr, der Seele, ein, ihre Sittenlosigkeit und auch ihr Gottesfurcht. Also beide Wege sind der Seele bekannt. Und dann machte er diese Dua, Allahumma, o Allah, آتِ نَفْسِ تَقْوَاهَا, gib meiner Seele ihre Taqwa, und reinige sie, enta khayru man zakkaha, du bist ja der Beste derer, die sie reinigen, enta waliyuha wa maulaha, so geht es weiter in einer Überlieferung, du bist ja ihr Beschützer und ihr Schützer, so ungefähr. Also Allah, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, bittet Allah also, dass er die Seele, die eigene Seele reinigt. Schaut mal, wir vermögen ja noch nicht mal uns selber zu reinigen. Wir müssen selbst dafür Allah bitten, dass, ja Rabb, unser Herr, gib du uns ein. Hilf du uns auf diesem Weg, dass wir es schaffen, unsere Seelen, unsere Herzen zu reinigen. Von all den kleinen schwarzen Sündenpunkten, die darauf hinterlassen werden. Stellt euch mal eine Raucherlunge vor. Ja, so ungefähr könnt ihr euch das spirituelle Herz vielleicht vorstellen, das eigentlich sauber von Allah erschaffen wurde, rein auf der Fitra. Und dann natürlich im Laufe des Lebens viele, viele Punkte darauf kommen. Und wenn man sich nicht drum kümmert, Allah um Vergebung zu bitten und durch Tauba und gute Taten sich immer wieder zu waschen, zu reinigen, diese Gelegenheiten auch zu nutzen, wie Ramadan, das Fasten, die guten Taten, Hajj ist auch solch ein Mittel. Jede Istighfar, jede Bitte um Vergebung ist solch ein Mittel, sich zu reinigen. Guten Taten löschen die schlechten Taten aus. All das sind Mittel, um sein Herz, seine Seele immer wieder zu reinigen. Und dafür müssen wir Allah bitten. Wir können das nicht alleine. Wie haben wir gelesen? Und ihr werdet nicht wollen, außer Allah will, wenn ihr euch erinnert. Also nochmal, Wohlergehen wird es also demjenigen, der sie reinigt, der sie läutert. Und enttäuscht sein wird ja derjenige, wer sie verkümmern lässt. Wer sich nicht um sie kümmert, Sünden über Sünden darauf ablegt, nicht um Vergebung bittet, nicht gute Taten tut, sich nicht reinigen will, der die Seele verkümmern lässt, der sehr darauf bedacht ist, seinen Körper fit zu halten und gesund zu ernähren, aber für die Seele keine Nahrung hat, für die Seele keine Übungen macht, für die Seele, für das Herz nichts zu bieten hat, was sie gesund halten würde, der hat sich selbst wahrlich Unrecht getan. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. Als der Unseligste von ihnen sich erhob, Allahs Gesandter sagte zu ihnen, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Das war dieses Wunder von Allah, das sie selber verlangt hatten. Und dann kam dieses Wunder auch in Form einer Kamelstute. Diese sollte dann bestimmte Trinkzeiten haben. Das haben wir alle schon gelesen. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Und er, Allah, fürchtet nicht die Folge davon. Das ist Allah, er tut und lässt, was er will. Keiner kann ihn danach fragen, warum hast du das so und so getan? Warum hast du das nicht so und so getan? Dieser Hochmut des Menschen, dass er meint, er könne die Entschlüsse Allahs in Frage stellen, er wird nicht gefragt werden. Wir, die Menschen, werden aber befragt werden. Suratul Layl, die Nacht. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wal-Layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit erscheint, und dem, der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat. Nacht und Tag, männlich und weiblich. Genauso ist auch euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Also so wie alles verschieden ist, männlich ist nicht wie weiblich, Tag ist nicht wie Nacht, genauso sind die Menschen untereinander in ihren Bemühungen, in ihrem Bestreben auch sehr, sehr verschieden. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahr hält, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Allah hat von verschiedenen Bemühungen gesprochen und die werden in ihren Ergebnissen auch sehr verschieden sein. Derjenige, der Taqwa hat, nicht nur für sich selber lebt, nicht nur egoistisch denkt, sondern das Beste, das Gute für wahr hält und dementsprechend dem Besten auch folgt, das wird für ihn sein, Allah wird ihm eine besondere Gnade erweisen und er wird ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Also er öffnet ihm Wege zum Guten. Er macht ihm die Frömmigkeit leicht und einfach. Und das sieht man so oft, dass dem einen eine Kleinigkeit wie ein Berg erscheint. Was, ich soll beten? Oh mein Gott, oder wie, man darf nicht mehr das und das tun? Das erscheint ihm eine große Sache und für den anderen ist das überhaupt kein Problem. Das ist genau diese Gnade, die hier gesprochen wird. Allah kann einem etwas, was anderen schwer erscheint, unglaublich leicht machen. Sein Weg zu Jannah, sein Weg zum Guten wird einfach gemacht. Warum? Weil er das ja für gut und richtig hält. Er will diesen Weg gehen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schweren leicht machen. Und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt? Ja, er wollte ja von seinem Besitz nichts abgeben. Nützt ihm das denn jetzt, wenn er in die Hölle stürzen wird? Uns obliegt wahrlich die Rechtleitung und uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits. So habe ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert, dem nur der Unseligste ausgesetzt sein wird, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden, der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern. Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste. Also einfach geben, weil es das Beste und das Richtigste ist zu tun, um sich selber zu reinigen und zu läutern. Nicht, weil man jemand einen Gefallen zurückzahlt oder von jemandem einen Gefallen zurück erwartet. Man sagt Abu Bakr radiallahu an, der besonders in der Anfangszeit, wo die Muslime sehr unterdrückt wurden, besonders die Schwachen und Armen unter ihnen, pflegte er mit seinem eigenen Geld die schwachen und unterdrückten Knechte zu befreien. Sein Vater sagte dann mal in einer Gelegenheit zu ihm, das befreie doch die Jungen und Starken und morgen werden sie dir nützen. Aber Abu Bakr radiallahu anhu sagte, dass dies tue ich für Allah, nicht weil ich irgendeinen Nutzen davon erwarte, nicht weil sie mir nutzen sollen. Also diese Uneigennützigkeit, diese Selbstlosigkeit, das ist, was hier gemeint ist, die einfach geben, um sich zu läutern, nicht weil sie eine Gunst, Gefallen, irgendetwas zurückerwarten oder jemanden etwas zurückzahlen wollen. wer dafür tut, über den sagt dann Allah, erstens, er trachtet nach dem Angesicht seines höchsten Herrn und er wird wahrlich zufrieden sein. Solchen gibt Allah dann auch so, dass sie selber auch Zufriedenheit finden. Allah möge uns zu solchen Menschen formen und zu diesen Menschen gehören lassen. Sura Ad-Duha, die Morgenhelle, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wad-Duha, wal-Layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt, dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ist angesprochen, die Wahi, die Offenbarung kam, und eine Zeit lang kam sie dann nicht mehr, das war in der Anfangszeit des Prophetentums. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, war besorgt, dass sein Herr ihn vielleicht verlassen hätte oder ihn vielleicht zürnen würde, unzufrieden sei mit ihm. Also wurde offenbart, dass nein, der Tag kommt, aber die Nacht muss auch kommen. Es gibt Ruhezeiten und es gibt Arbeitszeiten. Die Offenbarung kam, jetzt ist eine Pause da. Alles davon hat einen Grund und eine Weisheit. In unserem Leben gibt es ja auch oft Höhen und auch Tiefen. Und in all diesen Zuständen gibt es einen Grund und eine Weisheit, auch wenn wir diese manchmal nicht verstehen. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Und genauso ist es ja auch gekommen, nach vielen Tiefen und auch vielen Höhen. Wie geschah es dann? Am Beginn gab es nur ein paar Muslime und das auch noch sehr schwache. Und dann wurden es mehr und immer mehr. Helfer kamen dazu und durch die Verbreitung des Islams kam auch ein Wohlstand dazu. In jeder Hinsicht wurde es also immer besser und immer besser, bis dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hajj machte, relativ kurz vor seinem Ableben. Und wie viele Leute, sagt man in den Überlieferungen, waren mit ihm? 140.000 Menschen, Muslime. Und diese Erfolgsbewegung hörte nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht auf, sondern im Gegenteil verbreitete sich noch mehr über die Ozeane hinaus bis in andere Gebiete. Und davon sind wir alle ein Zeuge und ein Beispiel dafür. Auch wir kommen auch aus den verschiedensten Bereichen, Ländern, zu denen der Islam seinen Weg gefunden hat. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Hat er dich nicht als weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet? Und dich arm gefunden und dann reich gemacht? Also immer, wenn wir auch in unserem Leben denken, das und das habe ich nicht. Das und das fehlt mir gerade. Das und das hätte ich gerne. Dann immer auf das schauen, was man schon hat. Immer den Blick auf das wenden, was man von Allah schon bekommen hat. Denn das, was fehlt, das sind viele Dinge. Aber dankbar und Dankbarkeit wird man nur finden, wenn man auf das schaut, was da ist, was man schon bekommen hat von Allah. Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Also wie benimmt man sich, wenn man von Allah Gnaden bekommt, wenn man den Gnaden Allahs gedenkt und dankbar wird? Wie sollte der Mensch sich dann verhalten? Er soll anderen Gutes tun, besonders den Armen und Schwachen. Hier werden die Weisen angesprochen, die keinen haben, der auf sie aufpasst oder für sie da ist. Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Verhalte dich gut zu ihnen, auch wenn man vielleicht mal nichts geben kann. Ein gutes Wort, ein Lächeln kann man doch immer geben. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Wie Allah hier in diesen paar Ayat auch wieder den besten Charakter gelehrt hat. Normalerweise ist es so, wenn wir nicht haben, wenn wir selber schwach sind, mittellos sind, dann entsteht eine gewisse Weichheit in unserem Verhalten, weil wir unserer Schwäche selber bewusst sind. Aber sobald wir von Allah dann bekommen, also nicht mehr mittellos sind, sondern Mittel haben, Stärke haben, Stellung haben, Autorität haben, dann entsteht bei uns eine Illusion von wahrgenommener Stärke und wir benehmen uns anderen gegenüber herablassend und fahren sie an und denken, sie müssten sich so benehmen, wie es uns gerade angenehm ist. Ja, und die Gefahr wird immer mehr herablassender zu werden, weil ja nun die Autorität, die Kraft und Stärke da ist. Deswegen, je mehr von Allah Ni'mah kommt, Gnade auf dich herabkommt, desto demütiger sollte der Gläubige werden. Desto mehr sich um Bedürftige kümmern. Und genauso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns das vorgelebt. Und was man an Gnaden hat, und das kann jetzt hier das Prophetentum, das Wissen vom Koran, der Wohlstand auch, der dann mit der Zeit sich eingestellt hat, alles, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, die Gnaden Allahs, erwähne sie. Normalerweise Menschen reden sie meistens mehr über ihre Probleme. Man klagt mehr. Ja, das ist das allgemein verüblich Verbreitete. Die Menschen klagen mehr. Wenn sie mal die Gnaden erwähnen, dann meistens, um damit zu prahlen, was auch wieder falsch ist. Hierin ist also der Mittelweg nötig. Das Beste ist, die Gnaden Allahs im Sinne von Dankbarkeit zu erwähnen, darüber zu sprechen und sie anderen auch weiterzugeben, sie Anteil daran haben zu lassen. Darum geht es ja auch in dieser Sura, den Weisen gegenüber, dem Bettler gegenüber. Die Gnaden, die Allah dir gegeben hat, die sollen dich so machen, dass du auch gut zu anderen bist und sie teilhaben lässt an der Gnade, die Allah dir gewährt hat. Surat al-Sharh, das Auftun. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Haben wir dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine Last abgenommen? Davor haben wir gelesen, wir werden dir geben und dann wirst du zufrieden sein. Genau das wird also hier beschrieben. Hat Allah dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine Last abgenommen, die deinen Rücken niederdrückte und dir dein Ansehen erhöht? Ist nicht das Ansehen des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam erhöht? Kein Gläubiger spricht seinen Namen aus, ohne für ihn ein Bittgebet mitzusprechen, sallallahu alaihi wasallam. Irgendwo auf der Welt ist immer gerade Adhan, der Gebetsruf, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, der Glaube an ihn als Gesandten immer wieder ausgesprochen, bezeugt und erneuert wird. Ist sein Ansehen nicht erhöht? Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Denn Ibadah tun, gottesdienstliche Handlungen ausführen, Gebet, Wudu und all diese Dinge tun, die Allah uns aufgetragen hat und von all dem fernhalten, was Allah uns verboten hat, all dies ist schwer, aber darin ist eine Erleichterung. Wie es in einem Hadith bei Tirmidhi auch heißt, das ist ein längeres Hadith, ein Teil davon besagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna an-nasra ma'a as-sabr, gewiss, die Hilfe der oder die Hilfe zum Sieg ist mit der Geduld und die Erleichterung ist mit der Drangsal und die Schwere ist mit der Leichtigkeit, mit dem Leichtsein. Also das eine ist mit dem anderen verbunden. Wer das eine will, muss durch das andere gehen. Und deswegen soll man auch nie über Allah schlechte Gedanken haben. Allah möge uns davor bewahren, dass zum Beispiel, warum bin gerade ich in dieser Situation? Warum muss mir das gerade passieren? Warum habe ich es so schwer? Nein, in jeder Situation mit Allah zufrieden sein. Er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. In seinem Plan ist nichts unangemessen oder sinnlos oder einfach so hineingeworfen. Alles ist nach einem bestimmten Plan. Uns fehlt manchmal die Weitsicht, das zu erkennen. Aber an Allahs Plan ist nichts sinnlos. Sura At-Tin, die Feige. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Bei der Feige und der Olive und dem Berg Sinin und dieser sicheren Ortschaft. All diese Dinge und Orte, die hier genannt werden, sind mit dem Erhalten des Prophetentums verbunden. Also an einem dieser Orte oder wo diese Dinge standen, die sind damit verbunden, wo ein Prophet die Offenbarung von Allah bekommen hat. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Wie wahr? Wie wahr diese Aussage ist, der Mensch, der hat so viel von Allah erhalten, an Qualitäten, an Eigenschaften, an Talenten, aber wenn er sich der Sündhaftigkeit hingibt, dann kann er wirklich tiefer sinken als sogar das Vieh, als Tiere sich benehmen. Eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn jemand so viele Talente, Qualitäten, Fähigkeiten von Allah bekommt, dass er damit umso mehr nach Allahs Zufriedenheit strebt, Rechtschaffenheit etabliert, Gutes verbreitet. Aber wenn der Mensch dann wählt, ins Gegenteil zu gehen, dann tut er sogar manchmal Dinge, für die sich sogar Tiere schämen würden. So tief kann der Mensch dann sinken. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind die Ausnahme, das sind die Menschen, die sich dessen enthalten können, zu den Niedrigsten der Niedrigen gehören zu müssen. Was nochmal, glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Ist nicht Allah der Weiseste derjenigen, die richten? Ja doch, unser Herr, du bist der Weiseste derjenigen, die richten. Und auch dieser Lohn nochmal, der nicht aufhört, weil gute Taten sind ja auch keine Eintagsfliege. Richtige, gute, bleibende, rechtschaffene Werke sind ja die, die die Art und Weise des jeweiligen Menschen werden, die Gewohnheit werden, die beständig sind, wo man wirklich am Ball bleibt, wie wir sagen, wo man nicht sagt, oh, keiner hat mich gelobt, ich höre wieder auf. Nein, richtige, gute, aufrichtige Taten sind solche, die Bestand haben, die man immer weiter tut, die wachsen und die nicht wegen einem kleinen Hindernis in sich zusammenfallen. Suratul Alaq, das Anhängsel, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra, wa Rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel, lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Das ist die erste Offenbarung, die Jibril alaihi salam zu unserem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der Höhle Hira brachte, von der wir alle wissen, diese Geschichte kennen wir alle, mehr oder weniger. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam reagierte erstmal, indem er sagte, dass ich kann nicht lesen, ma ana biqari, ich kann nicht lesen, ich kann nicht lesen. Aber der Engel Jibril fasste ihn fest am Hals, also das kann man schon fast würgen nennen, und das erdrückte oder bedrückte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sehr, bis er dann schließlich wiedergab und zitierte das Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, und er wiederholte das, was der Gesandte Allahs Jibril dem Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingab. Und Allah wird dann erstmal vorgestellt, das ist nämlich derjenige, dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Das Schreiben ist eine große Gnade von Allah, die dem Menschen als ganz besondere Fähigkeit gegeben wurde. Ist ein ganz besonderer Vorgang, eine ganz besondere Tätigkeit, die nur dem Menschen gegeben wurde. Durch das Schreiben wird das Wissen bewahrt. Für die Kommenden und auch das Wissen der schon vergangenen Menschen wird so uns übergeben. Und das ist eine große, große Sache, wie Ilm hier bewahrt wird. Das Erste, was Allah erschaffen hat, haben wir auch schon gelesen, war das Schreibrohr. Und er befahl ihm, schreib alles, was sein wird bis zum Tag der Auferstehung. Und dann, da gibt es keine Bibliotheken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gerade in einer Höhle, fern sogar von der menschlichen Bevölkerung und in einem Zeitalter, wo man auch sonst nicht über irgendwelche elektronischen Mittelchen an Informationen kam. Und was wird ihm hier gelehrt? Die ersten Entstehungsphasen des Menschen. Und das wusste damals keiner. Den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Und was sagt er noch? Den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Aus einem Anhängsel. Und wir wissen alle, das habt ihr bestimmt alle schon oft auch gelesen, die wissenschaftlichen Wunder im Koran, von denen unter anderem auch das ein Wunder ist, dass Allah hier vor mehreren hundert Jahren beschrieben hat, wie die verschiedenen Stadien des Fötus im Bauch der Mutter überhaupt aussehen, wie die Entwicklung vor sich geht, wie es erst aussieht, wie es danach aussieht, wie es danach aussieht. Und alles wird haargenau so beschrieben, wie es im Koran uns schon berichtet worden ist. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Deswegen lehnt er sich ja auf. Er denkt, er braucht keinen. Der Mensch vergisst schnell die Gnaden Allahs. So große, große Gnaden werden hier erwähnt, das Schreiben können, das Ilm bewahren können, das Wissen bewahren zu können, die Schöpfung des Menschen, das sind alles große Gnaden, die hier erwähnt werden. Aber der Mensch vergisst ganz schnell, was er mal war, was ihm alles gelehrt wurde. Wenn er dann aber weiß und wenn er sich selber als stark und wissend wahrnimmt, dann wird er sehr, sehr schnell hochmütig und stur. Anstatt demütig zu werden, derjenige, der unter Gnaden erdrückt wird, sollte eigentlich demütig werden. Hier wird besonders über Abu Jahl gesprochen, dem Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, einer der ärgsten Feinde des Islam und des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der hieß eigentlich Abul Hakam, der Vater der Weisheit, so wurde er genannt. Aber weil sein Benehmen und Verhalten gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Muslimen so von Unwissenheit und Torheit geprägt war, ist er als Abu Jahl, der Vater der Unwissenheit, in die Geschichte eingegangen. Das gilt für uns alle auch, egal wie viele Zeugnisse wir an der Wand hängen haben oder in der Schublade oder sonst wo gestaut haben, die bezeugen sollen, wie viel wir ja wissen, wie gebildet wir ja sind und wie verfeinert unsere Gedanken sind und was wir alles an Informationen mit uns rumtragen. Wenn unser Benehmen nicht davon zeugt, dass wir was gelernt haben, dass wir menschlicher geworden sind, dass wir besser geworden sind als Menschen durch das Wissen, dann ist das alles nicht besonders viel wert. Dann sind wir trotzdem Jahil und unwissend, denn unser Benehmen zeugt davon, dass wir unwissend waren. Der Mensch, der seine eigene Herkunft vergessen hat, der vergessen hat, dass er mal ein Anhängsel war, schwach, unwissend, ungelehrt, ohne Benehmen und ohne Kultur, der das alles vergessen hat und vergessen hat, dass alles, was er jetzt ist, er ist es wegen den Gnaden Allahs. Wer das vergessen hat, der ist in dem Moment unwissend. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Siehst du denjenigen, der abhält, einen Diener, wenn er betet? Das war auch eine der Lieblingsbeschäftigungen quasi von Abu Jahl, wenn er sah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete, bei der Kaaba zum Beispiel betete, dann holte er manchmal sogar Leute dazu, belästigte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, legte mal Abfall auf ihn drauf, und mal beschimpfte er ihn, und mal das und mal dies. Also was ist das für ein Wissen? Was ist das für eine Erziehung, für eine Weisheit? Und Abu Jahl, also der ja Abul Hakam eigentlich hieß, galt unter seinem Volk als ein sehr gebildeter Mensch. Aber was ist das für eine Bildung, die einen Menschen nicht mehr menschlich handeln lässt? Der einen Menschen daran Genuss finden lässt, andere zu erniedrigen? Jemand beim Gebet zu stören? Das Gebet, das keinem schadet, das jemand verrichtet, um seinen Herrn anzubeten? Was ist das dann für ein Mensch? Siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt oder die Gottesfurcht gebietet, also was ist daran schlecht? Rechtleitung, Gottesfurcht, warum sollte man solch einen Menschen belästigen? Siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Also hat der Mensch das vergessen? Dass er erschaffen worden ist? Dass er beaufsichtigt wird? Dass Allah ihn immer sieht? Keineswegs. Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ziehen. Einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden. So soll er doch seine Genossen rufen. Wir werden die Höllenwache rufen. Das sind die Engel, die Wächterengel, die besonders streng und besonders hart sind. Allah sagt, das holt, wen immer ihr holen wollt. Allah hat auch die Engel auf seiner Seite, die er auch nicht benötigt, aber er droht hier denen, die sich als unbedürftig wahrnehmen, keineswegs. Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah. Man ist im Gebet, besonders im Sajda, in der Niederwerfung, ist man Allah am nächsten. Also gehorche nicht denen, die dich vom Gebet abhalten wollen, die dir das Gebet, die Frömmigkeit, die Wahrhaftigkeit, die Religiosität mies machen wollen, dich belästigen, dich belächeln, dich erniedrigen. Auf solche Menschen soll man niemals hören, sondern im Gegenteil, immer weiter das tun, was gut und richtig ist, immer weiter versuchen, sich Allah zu nähern. Und im Gebet, nochmal, besonders in der Niederwerfung, ist man Allah am nächsten. Und dort, wo Liebe ist, dort sucht man ja Nähe. Und nicht nur Nähe, sondern man will auch mit demjenigen alleine sein, ein bisschen alleine Zeit verbringen, den man besonders lieb hat, den man besonders liebt. Derjenige, der Allah liebt, er wird das Gebet auch lieben. Das ist ganz einfach, eine simple Regel. Wenn ihr schauen wollt, wenn wir sehen wollen, wie sehr Allah uns wert ist, dann sollen wir schauen, wie viel ist mir das Gebet wert. Wie viel Mühe, wie viel Bestreben stecke ich in mein Gebet? Oder lasse ich mich davon von Kleinigkeiten ablenken? Okay, jetzt ist gerade diese und diese Beschäftigung, dann verschiebe ich das Gebet mal. Oder mein Gott, gestern habe ich ja gebetet und jetzt sind so viele Leute da und wir sitzen gerade so schön, dann lasse ich das Gebet jetzt mal. Jemand, der Allah wirklich und aufrichtig liebt und auch fürchtet, der wird die Gebete auch dementsprechend einhalten und mit ihnen dementsprechend umgehen.